Der heutige Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die Demokratie immer unmöglicher macht aufgrund dieser konzentrierten Wirtschaftsmacht. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Die Zeit vergeht und die Weisheit bleibt. Sie wechselt ihre Formen und Riten, aber sie beruht zu allen Zeiten auf demselben Fundament. Auf der Einordnung des Menschen in die Natur, in den kosmischen Rhythmus. Mögen unruhige Zeiten immer wieder die Emanzipierung des Menschen von diesen Ordnungen anstreben, stets führt diese Scheinbefreiung zur Sklaverei. Wie auch der heutige, sehr emanzipierte Mensch, ein willenloser Sklave des Geldes und der Maschine ist. Hermann Hesse, Lektüre für Minuten. Der Vernünftige glaubt, den Sinn der Welt und seines Lebens in sich selbst zu besitzen. Er überträgt den Anschein von Ordnung und Zweckgebundenheit, den ein vernünftig geordnetes Einzelleben hat, auf die Welt und Geschichte. Er glaubt darum an Fortschritt. Er sieht, dass die Menschen heute besser schießen und schneller reisen können als früher, und er will und darf nicht sehen, dass diesen Fortschritten 1000 Rückschritte gegenüberstehen. Er glaubt, der Mensch von heute sei entwickelter und höher als Konfuzius, Sokrates oder Jesus. Weil der Mensch von heute gewisse technische Fähigkeiten stärker ausgebildet hat. Hermann Hesse, Lektüre für Minuten, Text 286. Willkommen zu einem neuen Niemandsland. Es ist Samstag, der 2. April 2016. Wir werden auch heute wieder versuchen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen 2 Stunden Unterhaltung, Politik, Musik, Jazz, Rock, Pop zu bieten. Wir werden wieder 2 Stunden versuchen, Ihnen und uns die Welt zu erklären. Um danach noch konfuser aus dem Studio zu gehen, beziehungsweise auf die Straßen hinaus. Aber bis dahin haben Sie hoffentlich jede Menge gute Musik und interessante Analysen gehört. Im Niemandsland. Jeden Samstag von 10 bis 12 direkt aus dem Herzen Barcelonas, hier von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Und dann ab nächster Woche, Wochenbeginn im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Mich weckt das Lärm der erwachten Stadt. Der letzte Schnee ist heute schon erster Tau. Der Frühlingswind, der fegt den Himmel glatt. Und Regen wäscht den Morgennebel blau. Frühling in der Schönhauser. In der Schönhauser Allee. Frühling in der Schönhauser. Frühling in Berlin. Ich komme heute wie immer aus dem Haus und trage endlich wieder Minirock. Die Nachbarin schaut aus dem Fenster raus und unterhält sich mit der Frau vom vierten Stock. Die Leute stehen an der Ecke Schlange nach ersten Pfeilchen und vergiss mal nicht. Ich warte heute auf dich besonders lange, denn ohne Blumen kommst du sicher nicht. Frühling in der Schönhauser. In der Schönhauser Allee. Frühling in der Schönhauser. Frühling in Berlin. Die Welt liebt uns nicht. Seit Jahrhunderten werden die Roma unterdrückt, verfolgt und vertrieben. Die Filme von Toni Gatliff erzählen von ihrer leidvollen Wanderschaft und von der Schönheit ihrer Musik. Niemand weiß, warum sie einst ihre Heimat verließen. War es wirtschaftliche Not, war es Verfolgung oder war es, was man einmal Wanderlust nannte? Und stammen sie tatsächlich aus Indien? Kommt der Name Roma wirklich aus dem Sanskrit und bedeutet Mensch niederer Kaste, der von Musik lebt? Bei aller Ungewissheit steht fest, auf ihrem Weg durch die Kulturen und Zeiten haben die Roma ein musikalisches Universum von berückender Schönheit, aber auch abgrundtiefer Trauer hervorgebracht. Ihm hat der 1948 in Algerien geborene französische Filmregisseur Toni Gatliff, dessen Mutter Romni und dessen Vater Algerier war, ein Denkmal gesetzt. Da ist der Film Lacho Drum, Gute Reise von 1993, der seinen Anfang im nordindischen Rajasthan bei den Kalbelier nimmt, Nomaden, die als Unberührbare ganz unten stehen im Kastensystem der Hindus. War es ein Stamm wie dieser, der sich, wie man annimmt, vor mehr als einem Jahrtausend aufmachte Richtung Westen? Eine Melodie der ägyptischen Roma, tausende Kilometer, ja Zeitalter entfernt an den Ufern des Nils, klingt wie ein Nachhall ihrer Gesänge. Bis hierhin, scheint es, war der Weg leicht. Doch im mittelalterlichen Europa begann der bis heute andauernde Leidensweg der Roma. In wenigen Versen fasst ein Lied aus Ungarn ihre Erfahrungen zusammen. Die Welt liebt uns nicht, man hat uns gejagt, man hat uns verflucht, verurteilt, ein Leben lang umherzuirren. Woher kommt der rassistische Wahn? Auf der Suche nach der Sängerin eines Liedes, das sein Vater auf dem Sterbebett hörte, gelangt ein junger Franzose in Gatio Dilo, geliebter Fremder von 1997, in ein rumänisches Dorf. Der Film, der mit der Schilderung eines Pogroms endet, kehrt die Perspektive um. Den Roma, von denen übrigens die große Mehrheit sesshaft lebt, erscheint der Besucher zunächst als Vagabund. Sie fürchten, dass er ihre Kinder stehlen könne. Handelt es sich nur um ein kulturelles Missverständnis? In Swing von 2002 will ein Junge in den Sommerferien, die er bei der Großmutter verbringt, bei einem Roma oder genauer Manusch-Musiker, dargestellt von Chavolo Schmidt, Jazzgitarre lernen. Dabei freundet er sich mit dem Manusch-Mädchen Swing an. Alles endet jäh, als der Alltag in Form der Mutter wiederkehrt, die ihn abholt, das Mobiltelefon in der Hand und er Swing einfach stehen lassen muss. Trauriger als durch die Blicke der Kinder kann man nicht ausdrücken, auf welchem Zwang freie westliche Kultur beruht. Oder doch, im ersten Bild von Liberté von 2009 sind die Baracken eines KZs zu sehen. Davor Stacheldraht, wie Saiten eines Musikinstruments, auf dem eine Melodie gespielt wird. Der Film erinnert an das größte Unheil, das den Roma je widerfuhr, seitens der Deutschen. Eine unbekannte Schätzung zufolge in die Millionen reichende Zahl von Roma starb im Holocaust, auf Romani Poraimos genannt, das Verschlingen. Entschädigung gab es nie, im Gegenteil. 1956 beschied ein westdeutsches Bundesentschädigungsgesetz, das die Ermordung der Sinti und Roma aufgrund ihrer Asozialität und ihres Wandertriebs auf Grundlage gültigen Rechts erfolgt sei. Auf der letzten Station der Reise, in Lacho Drom, in Andalusien, wo aus der Tradition der unterdrückten Mauren, Juden und Roma der Flamenco hervorging, schreit es die Sängerin La Gaita heraus. Warum spuckst du mich aus deinem bösen Mund an? Von Isabella der Katholischen über Hitler und Franco. Wir waren die Opfer eurer Kriege. Aber darf man das? Die Roma beständig mit Musik identifizieren? Gibt es nicht mehr, was ihre Kultur ausmacht? Genau dem verleiht Gottlieb Ausdruck. Es geht um Menschen, die nie Kriege führten, nie ein Land besetzten, immer an Werten wie Gastfreundschaft festhielten, stets eines wollten: Freiheit. Ich verlas einen Artikel von Herrn Jörg Tietjen, Die Welt liebt uns nicht. Seit Jahrhunderten werden die Roma unterdrückt. Der Artikel erschien in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Januar-Februar 2016. Klar bin ich tapfer, fast ein Held und mach mein Maul auf, wo ich kann, kassiere dafür Ruhm und Geld und klage an. Es ist auch wichtig, aufzuschreien, zu viele wollen nichts hören, nur würde ich mich in jedem Fall genauso laut beschweren. In einem Land, in dem ein Satz oft schon das Leben kostet, wäre das Metall in meinem Sang nicht längst vor Angst verrostet. Hätte ich zu meines Vaters Zeit dasselbe Lied geschrieben, Manchmal beschleicht mich das Gefühl, ich wäre sehr stumm geblieben. Was bleibt, ist diese kleine Glut des Widerstands zu wahren. Vielleicht muss sie mal Feuer sein in ein paar Jahren. Frühling im Niemandsland. Ein leicht bewölkter Samstagvormittag hier in Barcelona. An der Plaza Real hängen große Wolken über der Stadt. Aber wir freuen uns. Übrigens, gestern Abend im Wetterbericht von dem katalanischen Fernsehen gab es Jubelrufe der Wetterfrau. Sie freute sich, sie sagte, es war ein guter Regen, ein willkommener Regen, ein ersehnter Regen. Es gab nämlich ein paar Regentage hier in der Stadt und alle freuen sich. Dadurch wird nämlich der Schmutz und der Ruß aus der Luft gepustet bzw. geschwemmt und die Kanalisation wird ordentlich durchgespült. Das ist immer gut und natürlich auch freut sich die Landwirtschaft. Die Felder werden richtig schön bewässert. Willkommen noch einmal im Niemandsland, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mal mit einem Film beginnen. Adidas gegen Puma. Adolf Dassler und Rudolf Dassler, so heißen die beiden Brüder. Nicht nur das große Berlin, auch das kleine fränkische Herzogenaurach hat seine Mauer. Eine Mauer in den Köpfen allerdings. Sie kostete keine Menschenleben, hatte aber deutlich länger Bestand als jene in der Hauptstadt. Sie trennte nicht Ost und West, sondern die Mitarbeiter und Anhänger der einen von jenen der anderen Firma. Adidas oder Puma, drei Streifen oder das springende Raubtier. Automatisch ging der Blick der Herzogin Auracher lange Zeit zuerst auf die Schuhe ihrer Gegenüber. Das haben wir als Schüler und als Kinder und als Jugendliche schon getan. Wir wollten natürlich die Schuhe kaufen, die unsere Fußballhelden trugen. Damals war Borussia Mönchengladbach mit Puma ausgestattet. Und dann kauften wir uns, beziehungsweise ich und einige meiner Freunde uns, sobald wir Geld hatten, Puma-Schuhe oder wünschten sie uns zu Weihnachten. Wer für Adolf Adidasler arbeitete, trank sein Bier nur in Kneipen, in denen ausschließlich Adidas-Leute verkehrten. Die Beschäftigten in Rudolf Rudi Dasslers Firma Puma hielten es ebenso. Ganze Familienclans waren bei der einen oder der anderen Firma beschäftigt. Sogar bei der Partnerwahl soll bisweilen auf die Marke geachtet worden sein. Man tanzte auf getrennten Faschingsbällen und bei den Derbys zwischen den Adidas-Fußballern vom ASV und jenen des Puma-Clubs FC ging es hoch her. Und alles nur, weil sich zwei Brüder heillos zerstritten und bis an ihr Lebensende nicht wieder angenähert, geschweige denn versöhnt haben. Kein Lebender weiß zuverlässig, was zum Zerwürfnis von Adolf und Rudolf Dassler führte. Waren es Intrigen oder misstrauische Ehefrauen, ging es um Eitelkeiten oder um Macht, um Neid oder Sex, um Verstrickungen in den Nationalsozialismus, um Verrat, womöglich sogar um alles zusammen. Oder verband und trennte die Brüder Dassler eine gewissermaßen genetisch bedingte unauflösliche Hassliebe? Nachdem Adidas im Mai die Trennung vom schwächelnden Wintersportspezialisten Salomon bekannt gegeben hatte, übernimmt der Sportartikelhersteller nun den US-Rivalen Reebok. Ein großartiger Stoff für Dramaturgen also, der bis heute anhält. So gesehen ist es eigentlich erstaunlich, dass dieses spannende Bruderduell aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte jetzt erst verfilmt wurde. Das allerdings gleich doppelt. Gleichzeitig gaben RTL und ARD Spielfilme über die Dasslers in Auftrag. Reiner Zufall, versichern beide Sender. Im Wettlauf um die Ausstrahlung ging RTL am vergangenen Karfreitag als erster durchs Ziel. Die ARD zieht voraussichtlich im Herbst mit einem Zweiteiler nach, ebenfalls an einem prominenten Sendetermin, wie es heißt. Als Produzenten sind Michael Sauvigné, das Wunder von Lengede, das Tagebuch der Anne Frank, bei RTL und bei der ARD das Duo Quirinberg und Max Wiedemann, bekannt durch die Filme Das Leben der Anderen, die Spiegel-Affäre, am Start. Beide Filme werden mit Dokumentationen ergänzt. Keiner der Spielfilme wird und kann die Frage seriös beantworten, was die Dasslers tatsächlich entzweite. Das muss aber auch nicht sein, denn diese Geschichte von Leidenschaft und Hass, von Wettkampf und Erfolg lebt und fasziniert aus sich selbst heraus. Aus ihrer Rätselhaftigkeit und dem, was aus alledem entstand. Der RTL-Film hält sich ganz an die Emotionen. Ein Bruderzwist von Regisseur Oliver Domanget in gefühligen Bildern inszeniert, als spannender Film, bei dem aus Brüdern misstrauische Rivalen und schließlich verbitterte, sich verachtende Gegner werden. Die famosen Schauspieler Ken Duggan und Torben Liebrecht verkörpern Adi und Rudi Dassler so, wie sie zweifellos waren, als Egomanen. Raus, ich verkaufe die Schuhe! Ab sofort wird es zwei Firmen geben, die nichts miteinander zu tun haben. Die Geschichte von Adidas und Puma. Duell der Brüder. Demnächst bei RTL. Dass alles so vergänglich ist, auch wenn es überschwänglich ist und scheinbar für die Ewigkeit, als gelte es für alle Zeit, dass das dann doch wie nebenbei verpufft, entfernt aus der Kartei, ein Leben wie ein Paukenschlag vergehen muss an einem Tag. Und in der letzten Stunde dann nichts dir die Zeit anhalten kann, auch keiner hat Gevatter Tod wohl jemals mit Erfolg gedroht. Und doch, wenn ich so Bilder sehe aus schöner Zeit, dann tut es weh, dass sich nichts rübernehmen lässt in diese Welt des Hier und Jetzt, dass die oft herrlich warme Zeit verlorener Vergangenheit nicht mehr präsent ist wie zuvor. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und würde mich gern an Weisheitslehren berauschen oder gar verzehren. Ich habe so gern gelebt und nun macht es mir Angst, mich auszuruhen. Dass alles Schöne endlich ist und oft nur das, was schändlich ist, dir mahnend im Gedächtnis bleibt, stets wiederkehrt und Unfug treibt. Und dass das Glück so flüchtig ist, durch das, wonach man süchtig ist und an das Schreckliche gemahnt, im Rat des Werdens fest verzahnt. Es gibt Geläuterte, die meinen, man wird sich dann mit sich vereinen und selig in den Himmel schweben. Jedoch verzeiht mir, ich will leben, zum Leben ward ich doch geboren, dem Leben habe ich mich verschworen und ach, des Todes Possenspiel scheint mir noch nicht das rechte Ziel. Ich ahn's, jetzt wäre es an der Zeit für Wunsch und Körperlosigkeit. Erleuchtung ist jetzt das Gebot, sie hebt dich fort aus deiner Not und ja, ich habe es auch studiert, mit Inbrunst selbstlos meditiert und fühl mich manchmal auch ganz klug, doch kenne ich auch den Selbstbetrug. Drum nehmt zum Schluss die Botschaft hin. Ich scheine weiser, als ich bin. Erleuchtung ist mir noch so fern. Ich lebe einfach schrecklich gern. Du bist, was du hörst. Du bist, was du hörst. Du bist, was du hörst. Du bist, was du hörst. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Das Antiglobalisierungsbündnis gegen den Neoliberalismus ATTAC bringt auf seiner Homepage die Information über eine Aktionsakademie, die geht vom 4. bis 8. Mai und die ist in Minden. Da geht es um Aktionsformen, die man lernen und ausprobieren kann. Die diesjährige Aktionsakademie findet in der Weserstadt Minden statt. Vom 4. also bis zum 8. Mai treffen sich dort aktionsbegeisterte und politisch interessierte Menschen aus verschiedenen Zusammenhängen und sozialen Bewegungen, um gemeinsam Aktionsformen neu zu entdecken, zu erlernen und auszuprobieren. Erfolgreicher Widerstand braucht einen langen Atem. Deshalb muss Protest Spaß machen. So heißt es. Die Seite der Aktionsakademie findet man unter www.attac.de. Am Samstag gehen in der Weserstadt hunderte Menschen gegen CETA, das TTIP mit Kanada, auf die Straße. Ein wunderbarer Rahmen für Aktionen zu Themen wie Rechte von Verbrauchern, Verbraucherinnen und Beschäftigten, Fracking, Klimawandel, Agrarindustrie, Machtpolitik, Krieg, Fluchtursachen. Es geht darum, dass die Leute kreativen Protest lernen. Der jährliche Treffpunkt, 5 Tage im Mai, Juni, für sozial und ökologisch bewegte Menschen, um sich über kreativen Protest und politische Aktionen auszutauschen und voneinander zu lernen. Eine Plattform zum Erlernen und Ausprobieren, wie gesagt, neue Aktionsformen, ein Raum für neue Ideen, Kontakte und anregende Gespräche. Ein Rahmen aus informativen Vorträgen, Aktivismus, Party und Musik natürlich gibt's auch. Super vegan, vegetarischem Essen und nicht zuletzt lernt ihr viele tolle, gleichgesinnte Menschen kennen. Alle, die es nicht nur bei politischen Diskussionen belassen wollen, sondern Lust und Mut haben, mit originellen und fantasievollen Aktionen auf die Straße zu gehen. Denn kreative Aktionen regen auch andere Menschen zum Nachdenken an. Und sie machen Spaß. Eine weitere Demonstration ist hier angekündigt. Obama und Merkel kommen, und zwar am 23. April. Und ATTAC ruft auf, gegen TTIP zu demonstrieren. Wir hatten über TTIP schon vor vielen Monaten und schon vor Jahren berichtet. Und jetzt wird es immer enger und immer ernster. Getragen von einem breiten Bündnis demonstrieren wir, so heißt es auf der Attac-Seite, am Samstag, dem 23. April in Hannover, einen Tag bevor Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama dort die Messe eröffnen. Jetzt gilt es, den Druck auf die Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks zu erhöhen, um die Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada zu verhindern. Eine 250.000 Menschen hat am 10. Oktober in Berlin, wir erinnern, vergangenen Jahres gegen TTIP und CETA und für einen gerechten Welthandel demonstriert. Zum Jahresbeginn haben Attac-Aktive bei einer Aktion vor dem Bundestag das CETA-Monster erlegt. CETA, ich wiederhole nochmal, ist das gleiche, was man den Europäern aufdrücken will. CETA ist das TTIP für die Kanadier. Jetzt geht der Protest weiter. Gemeinsam mit dem Bündnis TTIP unfair handelbar. Unfair schreibt man wie das saubere Spiel, Fair Play, unfair handelbar. Und weiteren Organisationen rufen wir zur Demo am 23. April vor der Eröffnung der Hannover Messe auf. Da heißt es: TTIP wird bei der Industriemesse dort großes Thema sein, denn die Großkonzerne begeistern sich dafür, während Millionen Menschen und auch viele kleinere und mittlere Unternehmen das Abkommen natürlich ablehnen. Darum kommen Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Obama zum Messeauftakt. Sie wollen für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA die Werbetrommel rühren und auch das EU-Abkommen Kanada CETA wird in Hannover Thema sein. CETA, das schreibt man Z-E-T-A, gilt als Blaupause für TTIP. Die Ratifizierung soll in diesem Jahr beginnen. Mit CETA droht uns TTIP durch die Hintertür sozusagen. Das nehmen wir nicht unwidersprochen hin. Attac wird bei der Demo in Hannover einen eigenen Demoblock organisieren, mit eigenen Demo-Lautsprecherwagen, einer Aktion und einem unübersehbaren Auftritt. Erinnern wir noch einmal kurz, was uns da alles so droht. TTIP und CETA können Demokratie und Rechtsstaat aushöhlen, nicht vergessen. Wenn Konzerne Staaten vor privaten Schiedsgerichten ohne Berufungsmöglichkeit auf angeblich entgangene Gewinne verklagen können, da hört's aber auf, meine Damen und Herren, etwa weil ihnen unsere Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards nicht genehm sind, hahaha, dann richten diese Abkommen mehr Schaden an, als sie überhaupt nützen. Mehr Schaden natürlich für die Allgemeinheit. Nützen tun sie einigen wenigen fetten Bonzen. Bereits jetzt verklagt Vattenfall aufgrund eines anderen Abkommens den deutschen Staat wegen des Atomausstiegs. Hört, hört. Die versauen nicht nur die Landschaft und machen die Erde für die nächsten 100.000 Jahre zu einem gefährlichen Ort, sondern die wollen jetzt auch noch dafür abkassieren, dass man sie nicht weiter wursteln lässt. Diese Beispiele sollten als warnendes Beispiel ausreichen, um Konzernklagerechte abzulehnen, ja, zu verbieten. Die privaten, nicht öffentlich tagenden Schiedsgerichte sind allerdings bei weitem nicht das einzige Problem. Es stehen viele Standards auf dem Spiel. Wenn wir auch in Zukunft im Supermarkt weder Hormonfleisch noch genveränderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung untergeschoben bekommen wollen, müssen wir jetzt aktiv werden. Ob es um Datenschutz, Sicherheit am Arbeitsplatz, die Zulassung gefährlicher Chemikalien oder Kulturförderung geht, überall stellt der sogenannte Freihandel Profitinteressen der größten Unternehmen über den Schutz, die Gesundheit und die Interessen der Menschen. Der mittlerweile vorliegende Text des CETA-Abkommens, der ja geheim war, zwischen der EU und Kanada sowie veröffentlichte Ausschnitte aus den TTIP-Verhandlungen zwischen der EU und den USA lassen daran keine Zweifel. Attac engagiert sich auf vielfältige Weise gegen die Freihandelsabkommen. Angefangen bei der Kampagne TTIP und CETA in die Tonne über die europäische Initiative gegen TTIP und CETA bis zu den Initiativen Ich bin ein Handelshemmnis sowie mit der 10.000 Kommunen TTIP frei.

Jesus war cool, Werner. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ja, ich habe es gerade gehört. Sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt, die Gruppe heißt übrigens Herbst in Peking. Ah, ist auch ein Ereignis. Sehr logisch. Dort gibt es ja auch Christen. Nee, aber zu der Frage, ja, war er cool oder nicht, der Jesus? Das Erste, was mir einfällt, ich weiß es wirklich nicht. Die erste Frage, hat es ihn überhaupt jemals gegeben? Ne? Moment, darf ich hier kurz intervenieren? Du kennst doch aus Jesus Christ Superstar seine Begegnung mit Maria Magdalena. Das war der Höhepunkt. Also da ist der Beweis, es hat ihn gegeben. Ja, ja, gut, okay, abgesehen davon, wenn es ihn gegeben hat, ich weiß nicht, ob der cool war oder nicht, der Typ, ne? Aber jedenfalls fällt mir da gerade wieder einer ein, das geht so, der vom Eisenwarenhändler, der wollte mehr Nägel verkaufen und beauftragt diesen Werbefritzen da, er soll ihm Plakat machen, Propaganda und so. Nach einer Woche kommt er an, mit unserem Jesus ans Kreuz geschlagen und drunter steht, Meiernägel sind die besten. Dann der Eisenwarenhändler schlägt natürlich ganz entsetzt die Hände über den Kopf zusammen. Nee, das geht überhaupt nicht. Also meine Kunden, die würden das niemals akzeptieren. Im Gegenteil, bringen Sie mir einen neuen Entwurf. Und bringt er dann auch nach einer Woche, dann sieht man wieder das Kreuz, nur eben liegt Jesus diesmal unterm Kreuz, unten am Boden. Und der Slogan ist dann, mit Meiernägeln wäre das nicht passiert. Ja, ein bisschen Humor hier im Niemandsland. Gut, was gibt es heute zu besprechen? Ist ja einiges passiert die letzten zwei Wochen. Letzte Woche war keine Live-Sendung, sondern das war eine Studiosendung. Die hatte ich zusammengebaut, im Studio zusammengeschraubt, verdübelt, verspachtelt und dann ins Internet gesetzt. Wir könnten ja mit einer kleinen Meldung noch anfangen zu den Nachfolgern von Jesus. Also das sind ja normalerweise unsere Päpste hier. Und der letzte oder vorletzte war ja dieser Benediktus der 16. Und wie das also ist da im Vatikan, ist da eine strenge Hierarchie. Und wer kommt danach? Einer der Staatssekretär vom Vatikan, also quasi die Nummer 2 hinter dem Papst, Tarsisio Bertone. Und der ist dann irgendwann zurückgetreten vor kurzem. Aber jedenfalls kommt jetzt raus, dass er sich seine kleine bescheidene Hütte, wo er wohnt, also das ist ein Appartement mit 700 Quadratmetern, wo allerdings, sagt er, außer ihm noch seine Sekretärin und drei, Nonnen wohnen. Gut, und jedenfalls haben sie jetzt rausgekriegt, dass der dann also dieses Appartement illegal finanziert hat. Und das Geld, woher kam das? Aus einer Fondation, also einer Stiftung, Del Bambino Gesù, die Stiftung heißt also Jesuskind. Oh, das klingt gefährlich. Ja, ja. Und dann, wie das halt so ist, ne, man wohnt da und dann müssen Reparaturen gemacht werden und so. Die haben dann auch nochmal 300.000 Euro gekostet und eben von dieser Stiftung da kamen dann nochmal 200.000 Euro dazu. Wo er dann allerdings gefragt wurde nach dieser Geschichte, dann sagt er, ja, also ich befasse mich nicht mit solchen Dingen, ich bin nicht auf dem Laufenden. Also diese Leute repräsentieren heute unseren Herrn. Und vergessen wir nicht, der berühmte Van der Elst, der juwelenbesetzte, goldbrokatschwere Luxusagent Gottes. Ich glaube, in Limburg treibt er sein Unwesen. Da hatte er indische Sklavinnen für sich. Untertanen aus Indien importiert. Die sind dann demütig durch sein Haus gehuscht. und haben ihm jede Drecksarbeit gemacht. Und er hat in Saus und Braus gelebt und in Luxus. Und wer frei ist von Sünde, der werfe den ersten Edelstein, hatten wir damals gesagt. Und das könnte man bei diesem Nuntius oder was das für eine Koryphäe da ist im Vatikan, könnte man natürlich auch sagen. Diese Herrschaften haben immer davon gelebt, dem Volk das Blut auszusaugen, mit ihren Kutschen durch die Dörfer und Städte zu reiten, zu galoppieren und dann mitzunehmen, was sie nur kriegen konnten. Und das hat sich wohl bis heute bei vielen nicht geändert. Ja, zu diesem Thema da ins Haus und Braus leben, das tun ja nicht nur die Kardinäle und die Kuppel der Hierarchie in der katholischen Kirche, ne? Das machen ja andere Leute auch. Aber jedenfalls zu diesem Thema fällt mir meine Oma jetzt wieder ein, Sophie, geborene Weller, die hat da immer den Spruch bereit gehabt, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ne? Ja, den Seinen. Den Seinen ist natürlich auch zwiespältig. Den Seinen, das sind natürlich seine Agenten. Hiniden, die dem Volk einbläuen, dass sie sich aufs Paradies und auf das Jenseits vertrösten sollen und nicht etwa aufmucken gegen die Obrigkeit. Aber es sind andere Zeiten. Der Papst, der im Moment an der Spitze des Vatikan steht, ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Und wir wiederholen immer, wir sind natürlich antiklerikal. Antiklerikal für jede Religion. Jede Religion, die Macht ausübt und versucht, in die Gehirne und in den Lebensprozess der Menschen einzugreifen. Ihre Freiheiten und ihre Lüste beschneidet. Aber diesen Papst, den loben wir hier sehr oft. Das tun wir gerne. Da haben wir keine Scheuklappen und keine Berührungsängste, weil alles das, was der Typ sagt, ist bis jetzt wirklich gut. Was er macht, ihm geht's wahrscheinlich wie Obama. Er hat wenig Spielraum, seine Ideen in dieser Hierarchie der Kirche, in diesem riesigen Apparat durchzusetzen. Gut, vieles passiert. Es sind viele Leute gestorben. Genschmann ist tot. Werden wir gleich im Nachrichtenblock noch kurz drauf eingehen. Dann eine erschütternde Nachricht. Der junge Musiker Roger Cicero ist sehr überraschend gestorben. 45 Jahre. Eigentlich ein zartes Alter, um zu sterben. Besonders für einen Musiker ist das sehr traurig, weil viele erlangen die Reife ja erst mit 40, 50, 60. Wir haben hier immer sehr gerne gespielt und wir werden gleich vielleicht auch später ein Lied von ihm zur Erinnerung, als Widmung und als Ehrung bringen. So, was steht bei dir noch auf dem Plan vor den Nachrichten? Wer ist noch gestorben? Imre Kertész, der ungarische Nobelpreisträger, ja. Um den tut es eigentlich einem am meisten leid. Ne? Die, also ja, ja. Genschmann, Genscher. Genschmann, den schicken wir gerne zur Hölle. Ja, In die freiberufliche Hölle. Achtung, es gibt einen Unterschied. Das ist die FDP-Hölle. Als Freidemokrat. Genau. Nee, aber er war ja also nicht einer der Schlimmsten. Ne? Also hat auch seine Dinger sich geleistet, ne? Aber wenigstens war das noch einer von den, mindestens am Anfang von den alten, echten, authentischen Liberalen und nicht wie die heute Liberalen sind, also Liberalismus im Sinne von Globalisierung. Und, ne? Gut, also wir brauchen uns nicht drüber zu halten. Gut, wir weinen ihm trotzdem nicht viele Tränen nach. Ich persönlich zumindest keine. Nee. Aber du hast recht, es gab schlimmere, aber es gab auch bessere. Und Genschmann war da so ein Durchschnittstyp. Die Kroaten lieben ihn übrigens, das ist bekannt. Er hat sich im Balkankrieg bei der Auflösung bzw. bei der Zerschlagung Jugoslawiens durch die NATO und durch die Banken hat er sich als Faktor erwiesen, der unschätzbar war. Ich glaube, in Zagreb haben sie ihm sogar ein Denkmal hingestellt, ein Genscher-Denkmal. Ich glaube, es ist das einzige Land auf der Erde, wo eine Genscher-Statue steht. Gut, König Johann ist auch tot, das sollten wir auch erwähnen. Johann Cruyff ist, ja, für die Barca-Fans würden sagen, von uns gegangen. Er spielt jetzt lange Steilpässe und überfallartige Inkursionen in den gegnerischen Strafraum, aber nicht hier nieden, sondern auch im Himmel. Im Fußballhimmel wohlgemerkt. König Johann, wir sagen Tschüss. Hast du uns schöne Spiele geliefert, Johann schön Fußball Wolf. Gezeigt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nee, bis im nächsten Leben. Gut, aber heute ist ja eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Barça und seine Fans, die Coulés, Jordi Cruyff nochmal eine Hommage zu machen, weil heute Nachmittag um 20 Uhr, heute Abend um 20.30 Uhr spielt der Barça in der Liga gegen Real Madrid. Und wenn jetzt der Barça zum Beispiel 5-0 gewinnt und Cristiano Ronaldo noch einen Elfmeter verschießt, das wäre doch eine schöne Hommage für Jordi Cruyff, oder? Johann Cruyff, Jordi, der Sohn. Ah, klar, Jordi, Johann. Ja. Ja, der lebt noch. Ne? Jordi lebt Waarom? Nog. Omdat er genoeg tijd geweest is om contact op te nemen, dus we zien elkaar daar wel. Ja. En morgen heb ik geen tijd, helaas. Morgen heb ik geen tijd. Nee. So, der ist hier in einem Interview auf YouTube zu sehen, Johann Cruyff, der spricht da seine Muttersprache, Holländisch. Der hat ja auch ein drolliges Spanisch gesprochen, das muss man auch sagen. Die noch sehr, solange die Arena bestaat. Viele Sätze von Johann Cruyff, die er in Interviews und bei Ansprachen geäußert hat, die sind ja hier in Katalonien und in Spanien zu geflügelten Worten geworden. Zum Beispiel von ihm ist überliefert der berühmte Satz, es el momento dado. Ich finde das ein heerlijk uitje. Oder der berühmte Satz, und jetzt muss man wirklich übersetzen und erklären, con la polla de Romario. Er wollte sagen con el apoyo. Apoyo heißt mit der Unterstützung von Romario, aber er hat sich vertan. Er hat das Wort Unterstützung, apoyo, falsch ausgedrückt und hat gesagt polla, und das heißt Pimmel oder Schwanz. Und dann klang das wie: mit dem Pimmel von Romario haben wir die gegnerische Abwehr geknackt. Und das war sehr lustig, da gab es brüllendes Gelächter, aber Cruyff, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, der hat da nicht etwa sich geschämt und in die Ecke gestellt, sondern der hat herzlich mitgelacht, hat dann gesagt, gut, war ein Versprecher, und dadurch hat er die Sympathien der Leute natürlich gewonnen und hat die Leute durch diesen Fauxpas sogar noch in die Tasche gesteckt. Ja, ist es inzwischen bewiesen, dass er wirklich das sagen wollte? Oder eine andere Interpretation wäre... Der wollte das wirklich so sagen. Nee, der wollte sagen, con los huevos de Romario. Und dann hat er das irgendwie huevos und polla durcheinander gebracht, und könnte ja auch sein, oder? Könnte sein. Gut, was hast du auf dem Plan vor den Nachrichten? Hast du noch einen kleinen Block oder einen längeren? Aber, Bonn und Buch. Es gibt ein offenbar sehr schönes neues Buch. Und hat irgendwo natürlich auch zu tun mit dem Thema von vorher, TTIP. Ein Buch von Sarah Wagenknecht. Und das heißt Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten. Ne? Und dann, also offenbar so nicht locker flockig, aber doch immerhin verständlich geschrieben. Also sie ist ja Volkswirtschaftlerin und hat Doktortitel und alles, aber doch offenbar in einer verständlichen Sprache und beginnt da so historisch. Bundesrepublik, sie kommt ja aus dem Osten, aus der Ex-DDR, war damals bei der Wende 18, 19 Jahre alt und weiß aber eben heute über die alte Bundesrepublik sehr viel mehr und besser Bescheid als viele von unseren Politikern, ne? Also jedenfalls beginnt sie da eine Beschreibung mit der damaligen Bundesrepublik, Anfang der 50er Jahre oder nach dem Krieg. die Situation, Wachstum, Wirtschaftswachstum über viele Jahre hinweg, und sie sagt, in dieser Zeit war charakterisiert durch die Entstehung von einer breiten Mittelschicht, und dass tatsächlich in dieser Zeit die Ungleichheit zwischen oben und unten immer geringer wurde, ja? Also mehrere Jahrzehnte. Und aber es ist auf der anderen Seite offensichtlich, dass diese Phase des Kapitalismus inzwischen und vermutlich definitiv vorbei ist. Ne? Also besonders eben nach der sogenannten Wende 1989-90, und dass da eben diese Entwicklung beginnt, dann Anfang der 90er Jahre, also hat schon vorher begonnen, aber sich dann verschärft, wo dann eben immer mehr auseinanderklafft die sogenannte Realwirtschaft, also weiß ich, Industrie, Produktion, Warenaustausch, Handel und sowas, auseinanderklafft mit der Finanzwirtschaft. Ja? Und also unterstützt aus USA und London in erster Linie, und in diesem Sektor, im Finanzsektor, jetzt Gewinne zu machen und nicht mehr so sehr auf die traditionelle Industrie zu setzen. Und also ein Datum zu dieser Geschichte, was sie dann zitiert, sagt sie, 1986, also kurz vor der Wende, gab es nur, in Anführungszeichen, 50 Billionen US-Dollar, also bei diesen Geschäften, Finanzderivate, Hedgefonds, Spekulanten und so, nur 50 Billionen. Und 20 Jahre später dann hat sich das erhöht auf 1500 Billionen, also in nur 20 Jahren um das 30-fache gestiegen der Umsatz. Ne? Und also um solche Sachen geht's da. Und dann noch, dass es also bis Anfang der 70er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg niemals eine Bankenkrise, also eine ernsthafte Bankenkrise gegeben hat. Und in dem Maße, wo der Finanzsektor wichtiger wird und größer wird, jetzt beginnen auch die Bankenkrisen. Ja, also in Deutschland hat Schröder damit angefangen, die rot-grüne Koalition hat dann weitergemacht in diese Richtung. In den USA war es Bill Clinton, in England Tony Blair, die auf diesen Kurs gesetzt haben, also Begünstigung der Hedgefonds und diese Geschichten. Ja, und am Ende von ihrem Buch wirft sie dann die Frage auf und formuliert es so, oder sagt, wir müssen das Eigentum neu denken. Also ist natürlich, sie traut sich nicht zu sagen, worum es eigentlich geht. Ne? Diese Leute zu entmachten, per Gesetz ihnen mehr und mehr Steuern aufzudrücken, damit diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten nicht jeden Tag noch mehr auseinanderklafft. Und sie vermeidet jetzt natürlich solche Termini wie Nationalisierung oder Enteignung oder Verstaatlichung oder so. Sie sagt, wir müssen das Eigentum neu denken. Na gut, Vergesellschaftung der Produktionsmittel und diese Sachen sind ja außer Mode, genau wie das Wort Kapitalismus, aber es kommt zurück, weil es einfach der Realität entspricht. Buchmesse Leipzig, da hat Sarah Wagenknecht ihr Buch Reichtum ohne Gier vorgestellt. Das war am 17.03. Hören wir da mal kurz mal rein. Ich habe da ein Interview. Hören wir mal ein paar Minuten, was Sarah selber sagt. Ja, Kapital hat, wer Kapital erbt. Spitzeneinkommen bezieht in Deutschland nicht der Fleißige, sondern der Vermögende. Das ist eine der Kernthesen in dem neuen Buch von Sarah Wagenknecht. Es hat den Titel Reichtum ohne Gier, wie wir uns vor dem Kapitalismus retten. Und ich begrüße hier an dieser Stelle ganz herzlich Sarah Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und promovierte Volkswirtin. Schön, ja, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, die Verwechslung von Geld und Kapital sei einer der ganz großen Irrtümer, die die gegenwärtige Wirtschaftsordnung zu verstehen sehr erschwert. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit, diesen Irrtum mal aufzuräumen. Wie ist Ihr Verständnis von Kapital und Geld? Ja, es wird ja oft so der Eindruck erweckt, der Kleinsparer, der sich müht, irgendwo ein bisschen Zins zu bekommen, das sei sozusagen schon der Kleinkapitalist. Und wir erleben ja jetzt gerade, die Zinsen sind sozusagen von der Europäischen Zentralbank auf fast null gesetzt. Da müsste ja eigentlich der Kapitalismus zusammenbrechen, tut er aber überhaupt nicht, weil die großes Kapital haben, und das heißt nämlich Betriebsvermögen, die haben überhaupt keine Nullrendite, sondern die haben Renditen von 7, 8, teilweise 20%. Und das ist etwas, was man, glaube ich, unterscheiden muss. Also ein kleines Sparvermögen bedeutet keine gesellschaftliche Macht. Und immer wenn man versucht, die Linke in die Ecke zu stellen, wir wollen irgendwie den Kleinsparer enteignen, muss man ganz klar entgegnen, das tut der Kapitalismus schon selber. Dafür muss man ihn nicht überwinden. Was wir wollen, ist, dass man nicht mehr mit Millionen, Milliarden Vermögen, die einer einfach nur erbt, ein Leben lang Millioneneinkommen beziehen kann für überhaupt keine Gegenleistung. Und deswegen finde ich, muss man auch deutlich sagen, der Kapitalismus ist gar keine Gesellschaft, die Leistung honoriert, sondern gerade die vielen prekären Arbeitsverhältnisse, die wir heute haben, Menschen in der Altenpflege, die leisten viel, viel mehr als sehr, sehr viele Menschen, die reich sind, aber sie bekommen ein sehr, sehr schlechtes Einkommen dafür. Einkommen, ja, das ist durchaus einen Applaus wert. Einkommen und Kapital, diese wachsende Ungleichheit, ist ja ein großes Thema zurzeit und Furore gemacht hat vor 2 Jahren das Buch von dem französischen Ökonomen Thomas Piketty, Das Kapital. Es hat weltweit eine große Diskussion um genau diesen Punkt, den Sie beschreiben, angestoßen. Was bietet denn Ihr Buch jetzt über diese Thesen von Piketty hinaus? Warum sollen wir heute 2 Jahre später Ihr Buch lesen? Also Piketty hat ja vor allem die Debatte über Ungleichheit angestoßen und über Vermögenskonzentration. Aber ich finde, was er auch zu wenig unterscheidet, ist sozusagen das Vermögen von Mittelschichten und das Betriebskapital der wirklich Reichen. Und das, was ich als Alternativmodell entwickle, ist gerade ein Modell einer anderen wirtschaftlichen Eigentumsform. Weil dieses Wirtschaftseigentum, das bedeutet eben gesellschaftliche Macht. Das bedeutet, dass ich Politik erpressen kann, weil ich ja sagen kann, ich gehe in ein anderes Land, weil eine kleine Schicht von Leuten die Hoheit hat über Arbeitsplätze, über Investitionen. Und das ist bei Piketty leider kein zentrales Thema. Ich finde wirklich, wir müssen die Frage nicht nur von der Ungleichheit aufmachen, sondern auch von der Zerstörung von Demokratie. Der heutige Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die Demokratie immer unmöglicher macht aufgrund dieser konzentrierten Wirtschaftsmacht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir über wirtschaftliches Eigentum reden. Und ich finde, das heutige kapitalistische Wirtschaftseigentum, das braucht eine Alternative. Und die versuche ich in dem Buch zu entwickeln und versuche auch deutlich zu machen, dass es nicht diese platte Alternative gibt, hier ist Privatwirtschaft und da ist sozusagen das Gegenmodell Staatswirtschaft, sondern es gibt viel, viel intelligentere und spannendere Alternativen. Und eine solche versuche ich im Buch auch darzulegen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 2. April 2016. Die Nachrichten und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Gehen wir direkt in die Presse. Der Spiegel kommt an diesem Wochenende mit einer Titelgeschichte: Der missbrauchte Glaube, die gefährliche Rückkehr der Religionen. Und ebenfalls mit dem Titelthema, der Titelstory: Terror in Europa, unser neues bedrohtes Leben. Dann gibt es einen Leitartikel im Spiegel von Herrn Ulrich Fichtner. Den will ich mal kurz in Auszügen zitieren. Macht endlich, heißt es da. Nur vereint können Europas Demokratien die Epoche des Terrors beenden. Wir, die Europäer, heißt es da, vollziehen nach, was die Bürger von Bagdad und Peshawar, Tripolis und Algier, was auch jene in New York zu erleiden hatten oder immerfort erdulden müssen, dass islamistisch aufgepumpte Fanatiker, religiös maskierte Nihilisten den Terror in hoher Frequenz in den Alltag tragen, in die Freizeit argloser Leute, ins ganz normale Leben. Es ist die ständige Möglichkeit des Fürchterlichen, die der Terror in unsere Köpfe sät. Minimal mag die Wahrscheinlichkeit sein, bei einem Attentat zu Schaden zu kommen, maximal ist die Furcht vor dieser besonders perfiden Bedrohung. Ist eine Klassenreise in die Türkei noch zu verantworten, fragen sich Schüler und Abiturschülerinnen. Wo sind angstfreie Ferien noch möglich? Wann ist mein Land, meine Stadt, mein Leben an der Reihe? Und muss ich mich vor dem Typen im Anorak fürchten, der gerade in den Bus gestiegen ist? Finstere Fragen gehen um in diesen finsteren Zeiten. Wie sie je wieder enden sollen, erscheint gerade unklar. Die Angreifer bewegen sich wie Geister durch unsere Gesellschaften. Sie narren die Behörden, entwickeln sich von kleinen Kriminellen zu großen Radikalen, zu geduldigen Schläfern, zu eiskalten Mördern. Wer kann sie stoppen? Bis vor wenigen Tagen lautete eine suffisante Antwort: die Belgier jedenfalls nicht. Aber dieses Belgien-Bashing war schon vor dem Brüsseler Attentat und vor den Brüsseler Attentaten ebenso respektlos wie verlogen, weil es ein Schweigen über die Fehlleistungen auch der französischen, der deutschen, der österreichischen oder ungarischen Sicherheitsapparate einschloss. Keine nationale Polizei, kein nationaler Geheimdienst in Europa hat in diesen Tagen das Recht, die Backen aufzublasen. Sie versagen alle auf ihre Weise, weil sie zum Versagen strukturell verurteilt sind. Das war ein Auszug aus dem Leitartikel Macht endlich von Herrn Ulrich Fichtner, veröffentlicht im Spiegel von dieser Woche. Kommen wir zu den ARD-Tagesschau-Nachrichten in 100 Sekunden. Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gipfel zu nuklearer Sicherheit in Washington beendet. US-Präsident Obama warnte vor der Gefahr eines Terroranschlags mit radioaktivem Material. Die Teilnehmer kündigten in ihrer Abschlusserklärung an, mehr dafür tun zu wollen, dass solches Material nicht in die Hände von Extremisten gelangen kann. Brüsseler Flughafen verstärkt nach Anschlag Sicherheitsvorkehrungen. Passagiere und Gepäck sollen künftig schon beim Betreten des Gebäudes kontrolliert werden. Darauf haben sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga Polizeigewerkschaften und Innenministerium verständigt. Wann der Flughafen seinen Betrieb wieder aufnimmt, ist weiter unklar. Griechisches Parlament stimmt EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu. Die Abgeordneten verabschiedeten ein Gesetz, das es ermöglicht, ab übermorgen Flüchtlinge in die Türkei zurückzuschicken. Die EU unterstützt im Gegenzug die Türkei bei der Versorgung von Flüchtlingen mit 6 Milliarden Euro bis 2018. Trauer um Hans-Dietrich Genscher. Bundeskanzlerin Merkel würdigte ihn als weltweit geachteten Staatsmann und großen Europäer. Altbundeskanzler Kohl erinnerte in einem persönlichen Nachruf in der Bild-Zeitung an den Verstorbenen. Genscher habe wie kein Zweiter das Amt des deutschen Außenministers im In- und Ausland geprägt. Abschied von Guido Westerwelle. An dem Trauergottesdienst in Köln nehmen unter anderem auch Bundespräsident Gauck und Bundeskanzlerin Merkel teil. Im Anschluss wird Westerwelle auf dem Melaten-Friedhof beigesetzt. Der frühere FDP-Chef war am 18. März im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das Wetter heute nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel im Süden und Osten sonnig, in der Westhälfte zeitweise Wolkenfelder, 11 bis 24 Grad. Ja, bleiben wir beim Wetter hier in Barcelona. Ich hatte das eingangs schon kurz umrissen. Bewölkt, ein bisschen kühl. Und es soll Niederschläge geben. gab eine Umfrage zum Thema Beliebtheit der deutschen Politiker. DNS-Forschung für den Spiegel. Da ist die beliebteste Figur in der deutschen Politik seltsamerweise der Wanderprediger Gauck. Mit 68% der Nennungen am beliebtesten. Gefolgt von Schäuble, der steht auf dem Podium bzw. sitzt auf dem Podium an zweiter Stelle mit 67 Nennungen. 5 weniger als in der Vorwoche. Dann dicht gefolgt von Steinmeier. Angela Merkel nur noch auf Platz 4, 63%. Das ist ein schlechtes Ergebnis. Sie war bisher immer die Nummer 1. Ursula von der Leyen mit 53% an fünfter Stelle. Hannelore Kraft direkt hinter ihr mit 52. Der Aufsteiger Winfried Kretschmann, 52 Nennungen. Das bedeutet ein Plus von 15%. Dann Thomas de Maizière, 50, ebenfalls 5% Plus. Seehofer bleibt bei 49. Sigmar Gabriel rutscht ab um 4% auf nur 44. Sarah Wagenknecht bei 28% an, ich sag's mal so grob, 12. Stelle. Nach dem erfolgreichen Abschneiden der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann auch bundesweit erheblich an Ansehen gewonnen. Auf der Spiegel-Politikertreppe, die wir gerade beschrieben haben, liegt er nun weit vor etlichen prominenten Mitgliedern der Bundesregierung. Auch die AfD-Vorsitzende Frauke Petry stand auf der Liste jener Politiker, nach denen gefragt wurde. Von ihr wünschen sich 14% der Wahlberechtigten künftig eine wichtige politische Rolle. Oh Schreck, oh Graus. Dann gibt es im Spiegel und auch in anderen Medien ein Sarah Wagenknecht-Bashing. Jawohl, wer hätte das gedacht? Man hat ja immer ihren Scharfsinn bewundert und gefürchtet. Man hatte wenig Argumente, die man dieser Frau entgegensetzen konnte. Man versuchte immer in ihr Privatleben einzudringen, sie auf diese Weise anzugreifen, ihre Geschichte mit Oscar Lafontaine zu benutzen. Aber nun hat man eine andere Schwachstelle bei ihr gefunden, und zwar versucht man sie jetzt in die Nähe der AfD zu rücken. Jawohl, Sie glauben es kaum. Der Spiegel bringt eine Nachricht bzw. eine Seite zum Thema Wundern über Sarah, Linkspartei, Sarah Wagenknechts Lehre aus den verlorenen Landtagswahlen und den Erfolgen der AfD lautet: Mehr Populismus wagen, ist das noch links? Und nun versucht man diese wunderbare Person nach rechts zu rücken, weil sie ein paar völlig normale und harmlose Fragen stellt zum Thema Flüchtlingspolitik. Perfide und nach unserer Meinung ein bisschen hinterfotzig, aber gut, das ist auch der Spiegel. Genial, wahnsinnig und schlecht zugleich, wie Hollywood. Das Beste und das Schlechteste in einem Blatt. Bleiben wir bei den Nachrichten. Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland. Da haben wir eine Meldung zum Thema Autounfälle. Das muss auch gesagt werden, früher war alles schlechter. Viele Leute sagen, früher war alles besser, aber es gibt auch Sachen, die waren schlechter. Zum Beispiel der Fußball, die Joghurts. Und es gab früher viel mehr Verkehrstote. In jedem 325. Fahrzeug fuhr 1950 in Deutschland der Tod mit. Auf diesen Wert, 1 zu 325, kommt man, wenn man die Zahl aller motorisierten Fahrzeuge durch die der Verkehrstoten teilt. 2015 beträgt dieses Verhältnis noch 1 zu 16.000. Das heißt, während sich in diesen 65 Jahren der Fahrzeugbestand in Deutschland von 2,4 auf 56 Millionen mehr als verzwanzigfachte, verringerte sich die Todesquote pro Fahrzeug um mehr als das 50-fache. In absoluten Zahlen betrachtet waren vor allem die 70er Jahre ein wahres Massaker auf den Autobahnen, Land und sonstigen Straßen. 1970 ließen 21.323 Menschen im deutschen Verkehr ihr Leben. Das waren 58 jeden Tag. Ja, diese Zahl muss man sich einmal vor Augen halten. Ein wahres Massensterben auf den deutschen Straßen. Seither sinken die Opferzahlen und man kann die steilsten Gefälle in der Kurve oben mit der Einführung disziplinierender Gesetze in Westdeutschland erklären. Promillegrenzen, Tempolimit, Gurttragepflicht. Weitere wichtige Lebensretter: die Fahrzeugtechnik ist sicherer. Die Straßenführung intelligenter, das Rettungswesen effizienter geworden. 2015 starben noch 3.475 Menschen auf den Straßen. Noch immer zu viele natürlich. Thema Wirtschaft, kommen wir zum Thema Kapitalismus und kommen wir zum Thema Merkel-Gauck. Arbeitsplätze abbauen, Löhne senken und ins Ausland verlegen. Die Arbeitsplätze natürlich. Das versucht die Lufthansa gerade. Kahlschlag in Hamburg. Der Konzern droht mit dem Abbau von über 2000 Stellen. Die Konzernleitung von Lufthansa Technik droht den Beschäftigten mit dem Abbau von mehr als 2000 Stellen am Standort Hamburg. Betroffen sind rund 400 Arbeitsplätze im Bereich Überholung sowie 1700 in der Instandsetzung von Triebwerken. Um den Kahlschlag zu verhindern, sollen Betriebsrat und Gewerkschaften bis Ende März drastischen Sparmaßnahmen zustimmen. Das war also vorgestern. Das Unternehmen will unter anderem Löhne kürzen, das Weihnachtsgeld streichen und auch an Sonntagen einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb einrichten, für den bereits ein Antrag bei der Stadt Hamburg gestellt worden ist. Das heißt, Sonntag bekommen die Mitarbeiter einen Anruf, kommt her, hier gibt's was zu schrauben. Und dann müssen sie die Familie stehen oder sitzen lassen und ran. 600 Stellen in der Triebwerkswartung will Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch dann streichen, wenn die Arbeitnehmervertreter den Rationalisierungsmaßnahmen zustimmen. Die Beschäftigten, die private Luxusjets einrichten, könnten bald ebenfalls betroffen sein, weil die Auftragsbücher leer sind. Bereits vor Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, Wartungsarbeiten in Ländern mit Billiglöhnen, da haben wir es, zu verlagern. Die Triebwerkswartung könnte ins polnische Katowice umziehen. Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte die Umstrukturierungspläne, sie seien notwendig, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, das predigen sie uns natürlich seit Jahren. Vielleicht ist es in Zukunft ja gar nicht mehr notwendig, nach Katowice oder sonst irgendwie ins Ausland zu gehen, weil in Deutschland selber oder in Spanien oder in der ganzen Europäischen Union findet ja schon seit Jahren jetzt statt Lohnabbau, Nullerhöhungen und alle diese Geschichten. Und woher kommt das? Warum findet das auch statt? Weil die eben in den gleichen Firmen arbeiten, in den Chefetagen, da diese Managerleute, die müssen natürlich auch leben. Ne? Und wie leben die? Da wurde jetzt gerade am Mittwoch veröffentlicht, von einem Frankfurter von einer Beratungsagentur, die Gehälter der DAX-Chefs, also der Firmen, die vertreten sind an der Börse. Ne? Und da hatten wir ja über Jahre hinweg den Spitzenreiter Martin Winterkorn, also der VW-Chef, und guckt man also, steht da an erster Stelle, da taucht er gar nicht auf und weiter unten auch nicht. Wie kommt das denn zustande? Ja, also nach dem ganzen VW-Skandal hat dann eben die Firma jetzt entschieden, Geschäftsbericht und Bilanz und so erst Ende April zu machen. Deshalb ist er nicht auf der Liste. Hätte er auch ein bisschen schlecht ausgesehen, da an erster Stelle zu sehen, stehen jetzt nach diesem Skandal. Okay, wer steht an erster Stelle? Auch einer aus dem Automobilsektor, Herr Dieter Zetsche, von Daimler, also Jahresgehalt letztes Jahr 14,4 Millionen. Das ist die Spitzengruppe, sagen wir, da sind auch Leute von der Allianz dabei, von Bayer und so weiter. Die verdienen also, wie gesagt, zwischen 14,4 und sagen wir mal 7, 8 Millionen. Ne? Dann kommt die Mittelklasse, die verdienen dann so zwischen 3 und 6, noch was. Henkel, ThyssenKrupp, Siemens, Deutsche Telekom natürlich, Deutsche Bank sind da drin. Und dann kommen die Underdogs am Ende der Liste, die verdienen also nur 2, 3, noch was Millionen. Und das Schlusslicht ist Martin Blessing von der Commerzbank. Nur 1,2 Millionen, stell dir vor. Und dabei hat er letztes Jahr noch 2 Millionen bekommen. Ne? Ein Hungerlohn, 2 Millionen, das ist das Letzte. Ja, ja. Da würde ich mich nicht für bücken. Aber selbst diese Hungerverdiener verdienen dann trotzdem immer noch 200 oder 300 Mal mehr als der durchschnittliche Arbeiter in ihrer Firma. Ne? Dann diese Beratungsfirma aus Frankfurt, der Sprecher von denen, der sagt dann noch, ja, also bei diesen Leuten, bei den Vorstandsvorsitzenden und so, da ist es so, deren Bezahlung, die orientiert sich am Gewinn. Und diesen Gedanken hat also der Daimler-Chef am besten vorgelebt. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Eine kleine Fußnote, 1845 Strafverfahren wurden in der Türkei seit Amtsantritt von Erdogan 2014 bis Anfang März wegen Präsidentenbeleidigung eröffnet. Der Mann hat also eine sogenannte Verfolgungsparanoia. Er verfolgt da jeden, der ihn auch nur schief anguckt. Betroffen sind Journalisten, Künstler, Prominente. Die jüngste Welle, hatten wir letzte Woche berichtet, erfasst auch Wissenschaftler, die Erdogans autoritäres Regime öffentlich kritisieren. Wir hatten da letzte Woche berichtet, dann kommt ein Hassprediger und spricht von Blutrausch und kurz danach geht eine Bombe hoch. So funktioniert im Moment leider unser Musterland Türkei, der Lieblingspartner der deutschen Regierung. Werfen wir einen Blick ins Internet, schauen wir mal auf die Homepages der deutschen Presseerzeugnisse. Da ist zuerst mal die Junge Welt, die kommt heute an die Internetkioske, sollte man fast sagen, mit einem Artikel zum Thema Menschenrechtsverletzungen und Schüssen auf Flüchtlinge. Es wird immer doller, meine Damen und Herren. Gestern kam die erschreckende Meldung, dass an der Grenze zur Türkei, soweit ich da richtig informiert war, ungefähr 16 Menschen abgeknallt wurden von türkischen Grenzpolizisten, darunter auch Kinder. Die EU und die griechische Regierung halten trotz wachsender Kritik daran fest, ab Montag Flüchtlinge von den griechischen Inseln in die Türkei abzuschieben. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sollte das Parlament in Athen am Freitag im Eilverfahren verabschieden. Dazu gehörte vor allem die Anerkennung der Türkei, Achtung, als sicheren Drittstaat. Schon das ist ein Scherz, aber ein grausamer Scherz. Nach dem zwischen der EU und Ankara vereinbarten Abkommen sollen alle Flüchtlinge, die nach dem 20. März illegal, heißt es da offiziell, Griechenland erreicht haben, zwangsweise in die Türkei zurückgebracht werden. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge sollen allein am Montag 500 Menschen abgeschoben werden. Noch ist völlig ungewiss, was am kommenden Montag geschehen wird, sagt ein Offizier der griechischen Küstenwache der deutschen Presseagentur. Alles ist Gnade. Werden sich die Menschen freiwillig aus den Lagern abtransportieren lassen? Werden wir sie in Handschellen legen müssen? Wird es zu Aufständen kommen? Und was tun wir dann? Seit dem Inkrafttreten des Pakts zwischen Brüssel und Ankara sind 5000 Menschen auf den griechischen Inseln eingetroffen, die in Auffanglagern unter teilweise unzumutbaren Bedingungen inhaftiert wurden. Schauen wir auf den Spiegel. Der Spiegel kommt heute mit dem Thema der wahre Preis von Lebensmitteln, Massenkonsum, ins Internet, auf seine Homepage. 1 Euro mehr als jedes Stück Käse, mindestens 50 Cent mehr pro Packung Müsli. Das wäre fällig, würden Industrie und Kunden für die Schäden an der Natur herangezogen, die die Lebensmittelproduktion oft verursacht. Warum kostet das nichts? Gerade wenn man jung ist. Ein kritischer Bericht im Spiegel zu diesem Thema. Türkischer Außenminister, deutscher Botschafter musste sich auch für Erdogan-Karikatur rechtfertigen. Die zitieren also die deutschen Politiker und Botschafter in den Erdogan-Palast. Der hat, glaube ich, 300 Zimmer im Naturschutzgebiet aufgebaut. Und da müssen sie den Kotau machen. Sie müssen wahrscheinlich zu Boden kriechen, über einen Teppich kriechen und sich entschuldigen dafür, dass ein Freak irgendwo beim Norddeutschen Rundfunk einen Scherz über Erdogan macht. Ja, die Türkei, unser NATO-Kollege und Anwärter auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die werden ja gut behandelt jetzt, mehr denn je mit diesem Vertrag zur Abschiebung der Flüchtlinge von Griechenland nach Türkei. Also 3 Milliarden werden bereitgestellt, dann nochmal 3 Milliarden. Und das haben wir damals gleich gesagt, ja, niemand kontrolliert, was die wirklich mit dem Geld machen. Also das Logische ist, dass die dann gegen die Kurden besser vorgehen können, indem sie sich besser ausrüsten und so neue Waffen. Und abgesehen von dieser Geschichte, was du gerade erzählt hast, dass jetzt türkische Grenzpolizei auch tatsächlich schießt gegen Syrer, die von dort aus rein wollen. Dann kommt dazu diese Küstenwache, die türkische, die die Gewässer da überwacht zwischen Türkei und Griechenland. Vorgestern werden 2 Flüchtlingsboote gemeldet. Das eine wird gerammt und über das andere Flüchtlingsboot fährt diese türkische Küstenwache direkt hin drüber hinweg, ja. Und gehen sie dann um mit diesen Leuten. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Es gibt auch gute Nachrichten. Achtung, Susanne Klatten. Wer weiß, wer Susanne Klatten ist? Das ist die BMW-Erbin. Das ist die reichste Frau Deutschlands. Die will nach Spiegelinformationen in den nächsten Jahren bis zu 100 Millionen Euro für wohltätige Zwecke spenden. Davon soll unter anderem die Katastrophenhilfe profitieren. Dafür gibt es jetzt einen Applaus für die BMW-Erbin. Werfen wir noch einen Blick auf die Taz und danach haben wir einen Studiogast, den müssen wir vorstellen und dem werden wir natürlich auch gebührend Zeit widmen. Die Taz kommt mit Genschmann. Man sieht ein Foto von Hans-Dietrich Genscher und Slobodan Milosevic, den früheren Präsidenten von Serbien. Die Kroaten liebten ihn, die Serben hassten ihn. Genschers Rolle in der Balkankrise war wichtig. Sie wird aber bis heute übertrieben, so urteilt Herr Ulrich Rathfelder in einem Artikel zu Genschmans Tod in der Taz. Dann gibt's jede Menge Debatte und Analyse zum Thema Nukleargipfel in Washington, ferne Vision, atomwaffenfreier Welt. Das Treffen wird dominiert von der Sorge über eine atomare Bewaffnung von Terroristen. Staatliche Arsenale sind kein großes Thema. Athen spielt mit. EU-Türkei-Deal im Eilverfahren regelt das griechische Parlament, wie vorhin gesagt, wie Flüchtlinge in die Türkei abgeschoben werden können. Gut, damit beenden wir den Nachrichtenblock. Ich bringe ein bisschen Musik und danach stellen wir Ihnen den heutigen Studiengast vor, verehrte Hörerinnen und Hörer. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Ja, wir haben heute Besuch im Studio. Ich mach mal die Mikros auf. Hallo? Ja, guten Tag. Mein Name ist Peter Prajak. Ich bin Schweizer Bürger, in Spanien geboren, aufgewachsen. Mein Beruf ist Cutter. Ich arbeite für das Schweizer Fernsehen. Und ja, was mache ich sonst? Ich programmiere Filme für einen spanischen Verband im italienischen Schweiz, spanische Filme, und daher komme ich hier und da auch nach Barcelona. Und da ich auch meine jungen Jahre hier verbracht habe, besuche ich hier und da frühere Freunde von der Jugend. Und Also erstmal herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du, ich darf dich duzen vielleicht, dass du heute hier bist. Und das klingt natürlich spannend, Schweizer Fernsehen, handelt es sich da um das staatliche Fernsehen oder um ein Privatfernsehen? Um das staatliche Fernsehen, ja. Wie ist das eigentlich organisiert bei den ganzen Kantönlis und den drei Sprachgruppen? Wie funktioniert das? Gibt es ein einheitliches Fernsehen für alle drei oder vier Sprachgemeinden? Oder nein. Es ist ein Luxus heutzutage. Es gibt drei Fernsehen, also die der deutschen, französischen und italienischen Sprache gehören. Ja, und die werden auch autonom verwaltet. Ja, bekommen aber auch Geld von dem zentralen Teil, ja, weil zum Beispiel das italienische Fernsehen, die italienische Schweiz hat rund 350.000 Einwohner und hat ein eigenes Fernsehen, staatliches, ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht so funktioniert wie bei Privaten, ja. Wir haben letztlich eine erste Runde von von Kürzungen, ja, und zwar nicht Lohnkürzungen, sondern direkt Entlassungen und Vorpensionierungen. Es ist weit, weit besser als die privaten Sender, die in der Schweiz noch klein sind, aber die Privatsender von Italien, Deutschland, Frankreich, die senden ja auch in der Schweiz. Und der öffentliche Sender versucht, diese Konkurrenz irgendwie sich dagegen zu wehren, aber mit den Mitteln, also, und kopiert die privaten Sender. Und das ist leider eine nicht sehr gute Strategie, ja. Und also das öffentliche Fernsehen, wie versucht es dann sich zu behaupten gegen die Privaten, indem sie die gleiche Scheiße senden wie die Privaten? Sie kopieren, ja, sie kopieren zum Beispiel die Spiele, ja, die Fernsehspiele, also die nicht Spiele, sondern diese Game-Shows, ne? Game-Shows, ja, ja. Wie heißt das auf Deutsch? Game-Shows. Wo man etwas gewinnen kann, ja. Und eine Kopie in Kleinformat, ja. Und aber gleichzeitig versuchen sie auch eine breite Spalte von Programmen noch zu behalten, ja. Immer mehr wird es zu einer Konvergenz getrieben, das heißt, dass die Radio- und Fernsehleute alle das Gleiche machen, ja. Und mit dem Job-Sharing kommt es dazu, dass sehr viele Leute Sachen machen, die sie nicht machen können, also wissen, wie man das macht, ja. Und da geht die Qualität natürlich hinunter, ja. Ja, Inkompetenz durch, vielleicht auch durch Praktikanten. Es ist hier bekannt, dass bei Zeitungen, bei Radios Praktikanten damit beauftragt werden, eine Recherche durchzuführen, die sie unprofessionell und schluderig vornehmen. Und das Ganze wird den Leuten dann als Journalismus verkauft. Ja, vielleicht in der Schweiz ist der Nationalismus innerhalb des öffentlichen Fernsehens hat noch nicht so viel Terrain gewonnen, ja. Aber es ist sehr eine oberflächliche Information, ja. Was man sagen kann, ist, dass sehr viele Programme verschwunden sind in den letzten Jahren und dass im kulturellen Gebiet und aber auch von den Dokumentarfilmen her, ja. Es gibt aber noch eine gewisse Möglichkeiten, solche Sachen zu produzieren, aber mit einem Fernsehschnitt, ja. Alles, was ein wenig nicht in dieser Art und Weise zu informieren, wo man eine Birne zeigt und man muss Birne sagen, ist ein wenig problematisch, ja. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, gibt es so etwas wie Kritik und Gesellschaftskritik und kritischen Geist im Schweizer Fernsehen, was zum Beispiel die eigene und die internationale Politik betrifft? Und die zweite Frage, die stelle ich direkt. Mhm. Gut. Als Cutter hat man da Freiheit? Ja, also, ich beginne mit der letzten Frage. Als Cutter hat man sehr wenig Freiheit, wenn man für die Information arbeitet, ja? Weil da geht es um Schnelligkeit, ja? Man muss einfach einen Text, einen vorgeschriebenen Text bekleiden, ja? Und manchmal in so kleiner Zeit, wo man gar nicht überlegen kann, was man da drauf als Bilder draufstellt. Ja? Ja, ich wundere mich immer, wenn es dann heißt, die wirtschaftliche Situation der Katalanen oder der Deutschen oder wer auch gerade dran ist, ist in den letzten Jahren wieder ein bisschen besser geworden. Und dann sieht man immer jemand am Fließband, jemand schraubt. Mhm. Dann sieht man ein paar Hühner auf einem Bauernhof und einen Traktor, der aus einer Scheune fährt. Ja. Das ganz schnell hintereinander. Ist das ungefähr dein Job? Teilweise schon, ja, teilweise schon. Es ist so, dass man sehr viel mit dem Archiv arbeitet, ja, und weil das viel schneller geht, ja, weil man kann, und dann kommt es auch dazu, dass man komplett unsinnige Bilder auf den Text bringt, ja. Beim Schneiden von längeren Beiträgen, da gibt's schon ein wenig mehr Zeit und da geht es um die Beziehung mit dem Journalist oder Regisseur, wie offen diese Beziehung sein kann und wie offen auch die Chefredakteure sind von den verschiedenen, ja. Ich gebe euch ein Beispiel von Zensur, die wirklich unsinnig war. Ich musste mal einen kleinen Beitrag von 7 Minuten schneiden für eine kleine kulturelle Sendung, die sie jetzt abgeschnitten haben, ja, die verschwunden ist. Und es ging um einen englischen Künstler, der mit Gips mit Gips macht er Abdrücke von Frauen von den Torso oder vom Unterleib oder vom Bauch. Unterleib, ja, und von den sexuellen Teil der Frauen macht er. Als der fertig geschnitten wurde, kam der Verantwortliche für kulturelle Sendungen, um das zu besichtigen und war entzürnt, ja, dass man ganz offen den Unterleib von den Frauen sah, ja. War das in der deutschen Schweiz? Nein, in der italienischen Schweiz, ja. Und der Regisseur war in England, in Brighton, diesen Mann filmen gegangen und interviewt und so weiter. Also es gab ein Budget für diesen kleinen Beitrag, ja. Und dieser Verantwortliche sagte, nein, so geht es nicht, man muss das ein bisschen abdunkeln. Vernebeln. Vernebeln. Ich habe gesagt, nein, das hat keinen Sinn, weil es ist ja das der Inhalt von seiner Arbeit, ja. Was ist dann passiert? Der Beitrag ist trotzdem gesendet worden, aber mit schwarzen Flecken auf den Unterleib von den Frauen. Also das hatte, da sah man praktisch nicht mehr, was der Künstler machte. Ja? Grotesk. Das klingt nach kirchlicher Intervention, ja, da gesagt hat. Das stimmt, ja. In der italienischen Schweiz hat die katholische Kirche schon eine ziemliche Macht, ja. Weil du vorher erzählt hast, dass jetzt also auch beim öffentlichen Fernsehen da es Maßnahmen gibt, die überall stattfinden, in allen Ländern auch Lohnkürzungen und so. Erzähl doch mal noch schnell diese Anekdote, die du mir gestern Abend schon erzählt hast, bei den Entlassungen, wie die Leute teilweise erfahren, dass sie entlassen werden. Ja, also es gab eine nationale Entscheidung, dass man jeder Sender, also der italienische, der deutsche und der französische Sender mussten Kürzungen machen. In der italienischen Schweiz war es 5 Millionen pro Jahr, ja, Schweizer Franken. Und das wird sich wiederholen, ja. In der französischen Schweiz zum Beispiel kenne ich Kollegen, die mir erzählt haben, dass diese Entlassungen wurden auch in Mitarbeit mit den Mitarbeitern zusammen organisiert. Das heißt, wenn bei den Coiffeur und die Maske machen, waren 5 in Genf. Und eine musste, entlassen werden. Ja? Da haben sie sich alle 5 geeignet, dass jede 10, 20, 25% Arbeitszeit kürzte und so wurde niemand entlassen. Ja? In der italienischen Schweiz hat sich das anders geregelt. Ja? Da wurde der Mann von der Chefin des Personals ging in einen Kurs nach Boston in eine bekannte Bank, ein Kurs von einer Woche, wo er lernte, wie Entlassungen in den Staaten gemacht werden, ja. Er kam zurück und das war vor Weihnachten. Die Direktion des Senders wartete nach Weihnachten, ja, damit die Leute Weihnachten ruhig machen können. Und dann wurden 15 Personen gewählt, die entlassen wurden, ja. Aber die wurden nicht schriftlich benachrichtigt, sondern die Direktion hat eine Reihe von Polizei in Zivil genommen und eine Reihe von Securitas-Wächter, ja, die haben diese Personen individuell an ihrem Arbeitsplatz geholt und ihnen gesagt, nehmen Sie Ihre Sachen, kommen Sie zum Personalbüro. Sie haben sie ins Personalbüro gebracht, dort haben sie ihnen gesagt, schauen Sie, Sie sind gefeuert und Sie haben 20 Minuten Zeit, Ihre Sachen zu nehmen, dürfen nicht mit Ihren Kollegen sprechen und müssen alle Eingangskarten und so weiter jetzt sofort abgeben. Ja? Sie bekamen trotzdem 3 Jahre Abfindung, ja, Abfindungslohn. Es gab aber klar gewisse Personen, die zum Beispiel 54 Jahre alt waren. Nach 3 Jahren sind sie gehängt. Und es gab aber auch komische Situationen, wo eine Frau, die musste eine Radiosendung machen und die haben ihn, sie sagte, ja, ich mache meine Radiosendung, nachher gehe ich, ja. Sie haben ihnen gesagt, nein, nein, nein, sie gehen jetzt sofort, ohne ihre Radiosendung zu machen. Oder eine andere Person, die ist einfach gegangen, holte ihr Wagen am Parkplatz des Fernsehens, aber um hinauszukommen vom Parkplatz, brauchte sie diese Karte, ja, und hatte nicht mehr, konnte nicht mehr aus dem Parkplatz raus, aus dem Fernsehen. Voilà. Leider in diesem italienischen Teil gibt es Leute, die 60 bis 64 sind und die gern vor pensioniert, also würden, in die Frührente, ne? Ja, mhm. Aber die wurden nicht einbezogen, ja. Mit der Entschuldigung, dass man nur Leute in die Frührente schickt, die nicht ersetzt werden, ja. Das ist aber eine Entschuldigung, das ist nicht wahr eigentlich. Das klingt ja alles sehr grausam nach ja. Polizeidiktatur oder nach kapitalistischer Diktatur und Regime. Ja, das war wirklich ein Ausrutsch der Direktion. Ja. Die hat sich nachher entschuldigt, wie sie das gemacht hat. Die Gewerkschaften aber leider nur einfach gesagt, wir wollen, dass diese Leute wieder zurückkommen. Und die Direktion hat gesagt, nein, wir machen nicht rückwärts. Und jetzt wird die zweite Welle, also das war die Welle von letzten Jahr, die jetzt gemacht wurde. Und Ende dieses Monats kommt die zweite Welle für 2016, ja. Es ist so, dass das öffentliche Fernsehen auch einen Druck bekommt von alles, was Privatsender und Privatpresse ist, ja. Und man muss auch damit drauf denken, dass die Schweizer Bürger, die zahlen rund fast 500 Euro pro Jahr für das öffentliche Fernsehen. Und nächstes Jahr wird es eine Abstimmung geben, ob man diese Billag-Steuer zahlen soll oder nicht, ja? Und das ist natürlich eine sehr kritische Situation. Eigentlich muss man dieses öffentliche Fernsehen verteidigen. Aber, man tun. Ja. Das öffentliche Fernsehen und die Kontrolle über dieses öffentliche Fernsehen. Ja, ja, die Kontrolle wird durch das Parlament gemacht, ja. Und auch regionsmäßig gibt es so einen Verband, der die Programme kontrollieren, ja. Ist das so ähnlich wie in Deutschland, dass es ein öffentlich-rechtliches System gibt, wo dann Parteien, Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Kirchen und relevante gesellschaftliche Gruppen eine Art Aufsichtsgremium bilden und dann den Fernsehrat stellen? Ja. Ist ja eigentlich eine tolle Idee, ne? Eigentlich schon, aber in der Praxis ist es so, dass diese Leute, die da sitzen, die sind einfach, die sind nummeriert bezüglich den Parteien, die in der Regierung sitzen, ja? Und einfach die Interessen von den Parteien innerhalb des Fernsehens verteidigen. Ja? Und die verteidigen wiederum die Interessen der Lobbyisten und der Banken, nehme ich an. Viele zumindest. Indirekt, ja. Aber was wichtig ist und was man schon merkt jetzt, ist, dass man in der Information einfach Leute in der im Sitzen, die Entscheidungen treffen, die gehören diesen politischen Gruppen, ja. Und im Tessin gibt es eine sehr starke Lega dei Ticinesi, das ist wie die Lega Nord in Norditalien. Und das sind auch Leute, die mit den katholischen Gruppen in Verbindung stehen, ja. Also gibt es einen sehr starken Druck, was politisch gesagt wird oder nicht, ja, in den Informationssendungen. Es ist, ja, es erinnert mich ein wenig an die Oststaaten vor dem Mauerfall, ja? Ja. Also eine staatliche Kommando. Wirtschaft oder Politik. Mhm. Peter, wir haben leider nicht mehr sehr viel Zeit. Ja. Werner hatte mir gesagt, dass du auch ein Kino-Fan und Experte bist. Ja. Gibt es irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern von Niemandsland empfehlen könntest, was sie sehen können? Ja. Schweizer Filme sind natürlich nicht so bekannt. Vielleicht gibt es da etwas, was die Leute sich anschauen sollten. Schweizer Schauspieler gibt es natürlich viele. Ja. Zum Beispiel Bruno Ganz, ne? Zum Beispiel Bruno Ganz, ja, der spielt in sehr vielen Filmen, ja. Ein wunderschöner Akteur, Darsteller. Nein, ja. Ich dachte, die Schweizer Filme sieht man ja hier in Spanien sehr selten, ja. Vielleicht, wenn die Filmotheca etwas macht oder wenn die Schweizer Botschaft vielleicht einen Zyklus macht, ja. Aber sonst nicht. Was ich vorstellen wollte, ganz kurz, wäre ein leichteren Film, einen spanischen Film, der jetzt in den Kinos, glaube ich, hier in Barcelona sehen kann. Der heißt Truman und ist von einem katalanischen Regisseur, Cesc Gai, als Darsteller. Gibt es zwei sehr bekannte Darsteller, Ricardo Darín. Ja, die Geschichte ist sehr tragisch, aber auch lustig. Ja, ist ein tragikomischer Film. Mhm. Der handelt um die Freundschaft von zwei Männern. Einer lebt in Kanada, der andere ist hier in Barcelona. Und der in Barcelona ist, hat Krebs in der avancierten Situation. Im Endstadium. Im Endstadium, ja. Und diese Mischung von Komik und Tragik, auch was die Entwicklung von dem Hauptdarsteller, der Krebs hat, ist ein sehenswerter Film, ja, finde ich. Wir haben ihn übrigens hier im Niemandsland schon vorgestellt, vor einigen Wochen. Ich hatte den Film auch gesehen und war auch sehr angetan von sowohl der Geschichte. Übrigens, der Schauspieler ist Javier Cámara, sehr bekannt. Und der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe ihn immer noch nicht gesehen, obwohl ich mir damals vorgenommen habe, da reinzugehen. Aber wenn du sagst, Schweizer Filme sieht man nicht so viel hier in Barcelona, was hier sehr viel gesehen wird und immer gut aufgenommen wird, ist Werner Herzog. Da weißt du doch auch noch was drüber, ne? Über das letzte von Werner Herzog. Ne? Ja, ist ganz kurz. Es ist ein Dokumentarfilm, den er letztes Jahr in Amerika gedreht hat. Jetzt der Titel ist auf Englisch. Er bezieht sich auf Internet, und zwar auf die Geschichte von Internet, auf die zeitgenössische Anwendung von Internet und auf die Zukunft. Und wenn er in Spanien gesehen werden kann, dann finde ich, man sollte es wirklich sehen. Es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Vielen Dank, Peter, dass du heute hier warst. Wir müssen leider raus, wir haben nur noch 2 Minuten und der Kollege scharrt schon mit den Hufen, weil es gleich eine neue Sendung gibt. Okay, alles Gute und danke auch euch. Ja? Tschüss, zum nächsten Mal, komm bald wieder. Ja, ja. Werner, tschüss. Ja, tschüss, dann bleibt mir nur noch anzukündigen und daran zu erinnern, heute Abend 20.30 Uhr Fußballclub Barcelona gegen Real Madrid. Ja, es wird eine Hommage an König Johann. Kaiser ist ja der Franz. Eine Hommage an König Johann und die Fans werden natürlich weinen. Sie haben ein Riesentransparent vorbereitet. Da sind wir schon alle gespannt, das zu sehen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Agur, werden Sie glücklich, bleiben Sie glücklich und haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Libre 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.